Also dieser Moment werde ich in meinem Leben nicht vergessen, als der Polizist, wir waren in Österreich und an der Grenze hat der Polizist den Zaun aufgemacht und meinte, bitte schön in Deutschland. Natürlich habe ich nicht verstanden, was er gesagt hat, aber ich wusste, dass wir nach Deutschland angekommen sind und ich habe auf jeden Fall gebetet, dass ich ein neues Leben führen kann und ein schönes Leben mit meiner Familie weiterführen kann. Die Orientierung hat auf jeden Fall 4 Jahre gedauert bei mir persönlich. Ich bin schnell zur Schule gegangen. Ich war immer gut in der Schule. Ich mochte die Schule auch. Und ich wollte direkt, als ich nach Deutschland kam, wollte ich unbedingt wieder in die Schule und meine Schule weitermachen. Aber mein erster Unterricht, als ich reinkam, da waren alle Schüler schon Mitte des Jahres, die kannten sich seit 7 Jahren, die waren in der Abschlussklasse, das war Gesellschaftslehre. Ich bin mit einer Mitschülerin, die aus Polen kam, die war auch neu in Deutschland. Wir sind in zweiter Reihe hingegangen und haben uns hingesetzt. Ich wollte unbedingt am Fenster, weil ich wusste, dass ich im Unterricht nicht machen kann und konnte auch einfach nicht, weil ich Deutsch nicht konnte. Ich mochte immer aus dem Fenster zugucken im Unterricht, weil ich musste eigentlich aufpassen, aber habe ich nicht gemacht. Ich war einfach nicht in der Lage, weil ich nicht verstanden habe. Ich habe mich geärgert, warum ich nicht verstehe. Und mir kamen einfach die Gedanken immer hoch, warum bin ich hier? Warum ist das alles passiert? Warum sollte ich jetzt hier sein? Ich war die Beste in meiner Klasse, in unserer Stadt, in der Schule. Warum kann ich jetzt den Lehrer nicht beantworten auf seine Fragen? Warum kann ich das alles nicht? Und wie soll es einfach weitergehen? Und ich habe einfach aus dem Fenster geguckt und ich hatte immer Monologe. In 4 Jahren habe ich mit mir selbst geredet und manchmal auch laut, dass die Leute gesagt haben, die ist verrückt geworden. Aber war ich nicht. Ich wollte einfach mich beschäftigen und mich selber verstehen, weil es kamen so viele Fragen hoch, wie es weitergehen soll. Und ich habe aus dem Fenster geguckt und ich habe mir gesagt, soll ich jetzt schreien? Und dann habe ich alle Schüler so angeguckt und die waren alle leise, die haben dem Lehrer zugehört. Ich so, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich habe einen Zettel rausgeholt und drauf geschrieben, das wird alles nur eine bittere Erinnerung sein und das wird alles vorbeigehen. Und es ist auch vorbei. Mit der Zeit geht alles vorbei. Es ist natürlich, ob die Zeit die Wunden heilt, weiß ich nicht, aber man entwickelt einfach Strategien, damit umzugehen, auf jeden Fall. Die Wunden sind da, aber ich weiß, wie ich damit umgehe. Ich habe gelernt, Fehler zu machen, zu weinen und darüber zu sprechen. Die ersten Jahre sind einfach, ich habe auch gesagt, ich weiß, wo ich bin, aber ich weiß meine Adresse nicht. Ich wusste, dass ich hier sitze, mit dir spreche, dass die Leute uns zuhören, aber ich war nicht da. Innerlich war ich nicht da. Und deswegen, es war einfach viel zu viel. Und irgendwann, ich habe mich so beschäftigt, dass ich mit mir dann nicht sprechen kann. Ich habe mit die ganze Zeit gelernt, irgendwas gemacht. Deswegen habe ich auch Musikschule besucht. Ich habe versucht, mit Musik mich zu therapieren. Ich habe alles versucht, um mit mir dann selbst nicht mehr diese Monologe zu haben. Ich habe mich selber beschäftigt, Strategien zu finden, mit der Situation umzugehen, weil das geht einfach nicht, dass man einfach nur sich als Opfer darstellt. Ich bin kein Opfer des Krieges, ich bin ein Überlebender. Und deswegen muss es auch einfach weitergehen. Ich darf mich nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, das ist passiert. Und was ist mit den Leuten, die das nicht erlebt haben und wissen nicht, was die in der Hand haben? Ich muss denen zeigen, was nicht nur in Deutschland, sondern was in den anderen Ländern, zum Beispiel bei uns in den Jesiden, was die so erleben. Und was die nicht haben, was die deutsche Bevölkerung eigentlich jetzt in der Hand hat und was sie zu schätzen haben, besonders in meinem Alter, die Schüler, Ich habe einmal eine Situation erlebt, da hat meine Schülerin gesagt, ja, meine Tasche ist zu schwer. Und ich so, ist das jetzt dein Ernst? Also das ist kein Problem, schwere Bücher zu tragen. Es ist schwer, Kinder beim Umbringen zu sehen. Schmerz ist es nicht vergleichbar. Ich mache keine Vorwürfe. Jeder hat seinen Schmerz, jeder hat seine Probleme, aber man muss die Probleme einfach differenzieren, unterscheiden können. Und es passiert viel Schlimmeres auf der Welt und nicht nur schwere Bücher zu tragen. Und deswegen. Es hat auf jeden Fall viel gedauert, bis ich meine Orientierung gefunden habe, aber ich habe auch alles dafür getan. Musik, Schreiben, darüber sprechen, mit den anderen Leuten in Kontakt zu kommen und Bildung. Ja. Kraft hinterstellt. Und wenn ich jetzt mal auf Deutschland gucke, und ich glaube, das ist eine Frage, die würde ich euch beiden gerne stellen, oder zwei Fragen sind. Ist Deutschland für euch eine Heimat geworden? Und wenn ja, könnt ihr den Moment beschreiben, an dem ihr für euch entschlossen habt, ja, das wird jetzt meine Heimat, hier möchte ich meine Zukunft und meine Träume verwirklichen? Soll ich antworten? Weder Irak noch Deutschland ist meine Heimat. Meine Heimat ist die Menschlichkeit, wo die Menschen sich akzeptieren und sich sicher fühlen, sich respektvoll behandeln. Ich bin selber meine Heimat. Wenn ich mich selber spüren kann, äußern kann und mich als Mensch darstellen kann und äußern kann, in Freiheit meine Gedanken äußern kann, da bin ich in meiner Heimat, egal wo das ist. Vielen Dank.